Hallo, meine Magic Man. Hier ist ja wieder euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich komme gerade direkt aus dem Gym. Ich habe gerade Beine trainiert und Core-Muskulatur, wie gesagt, damit ich dieses Rückenproblem, was ich mal hatte, der eine oder andere von euch hat es ja mitbekommen, um davor zu beugen, dass ich das nicht wiederkriege. Und was heute besonders schön war, ist, wir haben ja hier gerade nur 25 Grad. Also immer noch recht drückend, aber das Schöne ist, diese 5 Grad weniger, die merkt man im Gym. Also das schlägt voll durch in das allgemeine Klima. Und es war also wirklich erlösend und man konnte schön frei trainieren, man konnte gut Luft holen. Das war mal ganz angenehm. Also ich hoffe, dass es sich jetzt so bei 25 Grad irgendwo einpendelt und dass wir dann so durch den Sommer noch gehen können. Weil diese Hitze, die wir jetzt hatten, das war echt ein bisschen viel. Ja, aber ansonsten geht es mir gut. Ich hoffe, euch auch. Wenn ich jetzt das Video fertig gemacht habe, dann hole ich Kimber. Der ist dann erstmal wieder bei mir, weil meine Ex hat irgendwas vor. Und dann ist der große Träumer erstmal wieder hier bei mir. Dann werdet ihr ihn hier in den Videos wieder langgehen sehen. Jetzt muss ich aber allerdings gleich erstmal, wenn ich ihn hole, die erste Richtung ist erstmal zur Tierärztin, weil er steht nur noch auf drei Beinen. Er hat sich vorhin auf der Wiese irgendwie verknackst beim Spielen. Das kann mal passieren. Also wenn er dann falsch auftritt, das ist wie bei uns Menschen, wie wenn ich Gewichte rausnehme und mich falsch dabei drehe, dann habe ich Schmerzen. Und wenn er falsch auftritt oder so falsch beschleunigt, dann das hat er schon ein paar Mal gehabt. Aber ich will halt in solchen Fällen halt wirklich sicher gehen, dass die Tierärztin einmal guckt, ob auch wirklich das Gelenk drin ist und dass alles in Ordnung ist. Und ich will einfach eine zweite Meinung haben. Und dann ist es auch egal, ob sie für die Beobachtung da 25 Euro nimmt. Nimmt die nicht mal, also die ist wirklich fair. Aber ich will halt, dass dem Hund gut geht und da auf Nummer sicher gehen. Ja, so geht das dann gleich weiter nach dem Video. Ja, Männer, ich habe ein ganz interessantes Thema für euch heute. Das möchte ich unbedingt mal mit euch teilen. Und zwar geht es um meine Ausbildungszeit in der Berufsschule. Und da möchte ich euch mal erzählen, wie da mit zweierlei Maß gemessen wurde. Es war ja so, dass ich hatte es euch ja schon mal erzählt, dass sie damals bei BMW beispielsweise verstärkt nur Frauen und junge Mädchen als Azubien eingestellt haben, weil es diese spezielle Dynamik gibt zwischen Mann und Frau, dass wenn sie später ein Verkaufsteam, so hatten die das geplant, hatten sowohl Analysen gemacht, beziehungsweise Marktanalysen durchgeführt und haben festgestellt, dass Männer, wenn sie mit Frauen verhandeln im Autoverkauf, nicht mehr so preisoffensiv sind, weil die Blue-Pill-Männer dann natürlich vor einer Frau sich profilieren wollen und wollen nicht geizig oder arm rüberkommen und daher fordern sie ein paar Prozentpunkte weniger bei einer Verhandlung und verhandeln nicht mehr so hart. Das war deren wissenschaftliche Erhebung oder deren Studie, die rausgefunden haben und wollten zu der Zeit verstärkt auf weibliche Verkaufsteams gehen. Und deswegen hatten wir dann auch bei uns in der Berufsschulklasse beispielsweise, ich glaube, fünf junge Frauen, die dann bei BMW ihre Ausbildung gemacht haben. So, was jetzt ganz interessant ist, das ist sehr verwickelt. Also, ich möchte, Thema des Videos ist einfach im Wesentlichen, wie mit zweierlei Maß gemessen wird. Also, wie dieser Doppelstandard. Wie beispielsweise meine auszubildenden Kollegin, wie sie völlig freigedreht hat. Also, sie ist völlig durchgedreht. Und am Ende hat man sich dafür auch noch bei ihr entschuldigt. Und wie ich für viel weniger der Schule verwiesen wurde. Für viel weniger. Und das möchte ich euch jetzt mal, das möchte ich jetzt mal wiedergeben. Das soll nicht in Vergessenheit geraten. Also das ist wirklich, das sind Erlebnisse, wie sie nur das Leben schreiben kann. Also wir hatten ein ganz besonderes Exemplar, nennen wir dieses Exemplar Uschi. Ich möchte, wie gesagt, bewusst nicht mit ihrem echten Namen arbeiten, weil ich möchte dieses Video safe machen. Das soll also wirklich für die Männer da sein und nicht irgendwie angreifbar sein. Also nennen wir sie Uschi. Uschi ist eine ganz besondere Female und für den erfahrenen Mann, wie wir es heute sind oder wie ich es heute bin, der die Red Pill genommen hat, sieht man ihre ganzen roten Flaggen. Also man würde sich ganz weit von ihr fernhalten. Damals war das aber so, sie hat dieses Supertalent aus, sie kann, also erstmal in ihrer Prime damals zur Ausbildung, war sie jung, in Mitte 20, wahnsinnig attraktiv. Sie hatte auch vorher, sie hatte eine Umschulung gemacht. Also ich war ein reiner Auszubildender in diesem Automobilkaufmann. Ausbildungsgang und sie war eine Umschülerin. Das heißt, sie hatte vorher eine Kfz-Ausbildung als Schrauberin. Also die war mit Männern, die hatte diesen roughen Kram schon durch. Und die ist da also wirklich, sie hat eine wunderbare Kombination gehabt von Schönheit mit hochgradig gefährlichen manipulativen Fähigkeiten, die sie auch maximal genutzt hat. Das heißt, sie hat genau dort, wo sie musste, war sie niedlich, war sie feminin, war sie weiblich. Und hat damit gespielt. Und da, wo sie Schwäche gewittert hat, war sie rough, war sie maskulin. Also sie hat dieses Spiel perfekt gespielt. Da hat sie gegeben, was sie geben musste. Da hat sie zurückgenommen, was sie zurücknehmen musste. Da hat sie gedrückt, wo sie drücken musste. Und sie war wie ein Piranha quasi im Nachhinein betrachtet im Wasser, der das Blut riecht. Und sofort mit der mit dem Fischschwarm auf zur Quelle hin, wo das Blut herkommt, hinschwimmt. So war ihr Mindset. Also hat die Schwäche gewittert, hat die Schwäche genutzt. Eiskalt. Gut, ich will jetzt gar nicht auf das Trümmerfeld, das ist ja jetzt schon über 15 Jahre her. Und sie hat einen, also bis heute, ich habe ihren Werdegang bis heute verfolgt, und sie hat bis heute ein Trümmerfeld angerichtet. Die hat aus Männern emotionale Trümmerhaufen gemacht, und das nicht nur aus einem. Weil keiner konnte ihre roten Flaggen deuten. Freunde von mir sind reihenweise auf die reingefallen. Da will ich aber gar nicht näher drauf eingehen. Ich will im Wesentlichen auf den Vorfall eingehen, dass wir in der Klasse saßen, in dieser Berufsschulklasse. Und wir hatten einen jungen Mann. Um die Geschichte natürlich zu vollenden, muss ich euch noch ein paar Details erzählen. Und zwar ist das so, dieser junge Mitauszubildende, dieser Kollege, wie auch immer wir das nennen wollen, Klassenkamerad, der war in einem anderen Betrieb und der kam aus einem guten Elternhaus, der war adoptiert. Also ursprünglich kam der aus Brasilien, der war schwarz. So, das ist ja nichts Schlimmes. Der eine ist weiß, der andere ist braun, der nächste ist schwarz. So soll jeder sein, wie er will. Netter junger Mann. Gut, auf mich wirkte er ein bisschen kauzig, weil, na klar, das ist immer so für die Leute, die aus dem Werdegang kommen wie ich. Ich sag mal, aus bürgerlichen Verhältnissen und mit dem Geld haushalten müssen, sage ich mal vorsichtig. Also aus nicht ganz so betuchten Verhältnissen. Und die aus so guten Verhältnissen kommen, die dann so jung sind und mit diesen ganzen schönen Autos vorfahren und so, das kann auch an mir liegen, dass sie für mich so weltfremd wirken. Aber er war ein netter junger Mann. Er wollte auch nur seine Ausbildung und wollte auch nur im Leben weiterkommen. Also wollte auch keinem was Böses. Jedenfalls hat sie dann aufgrund seiner Hautfarbe, wir saßen in einer Klasse und wir hatten einen Lehrer, der auch, das war auch eine richtige Menschheit, also der war richtig schwach von seinem Mindset, der war ihr nicht gewachsen, also der Uschi. Und das hat sie natürlich alles gewusst, diese ganzen Dynamiken. Und sie war frech. Und sie hat sich rausgenommen, was sie sich rausnehmen wollte. Und sie hat sich irgendwie immer gemeldet und irgendwie hat der Lehrer sie wohl nicht genug drangenommen. So war das jedenfalls. Und auf einmal, das war die letzte Unterrichtsstunde, ich glaube die letzte Stunde, wie war das in der Schule immer, von 12.15 Uhr bis 13 Uhr ging das. Steht sie um 12.30 Uhr, springt sie auf und sagt zu dem Lehrer, Herr Müller, sagt sie, ich habe die Schnauze voll, Sie nehmen immer nur den N dran und ich melde mich die ganze Zeit, ich sage jetzt bewusst nicht das Wort, den N, komme ich gleich drauf zu, schreit sie durch die ganze Klasse, Sie nehmen immer nur den N dran, ich melde mich hier die ganze Zeit, ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf, sagt sie, ich fahre jetzt. Nimmt ihre Tasche, geht raus, knallt die Tür, bumm, so. Da ich damals als Bluepiller natürlich loyalitätstechnisch eher mit ihr verbunden war, weil man kannte sich, man kam aus dem gleichen Ort, aus Wunsdorf, man ist auch mit Fahrgemeinschaften, bin ich mit ihr dann zusammen zur Schule gefahren und so weiter, also war ich eher ihr verbunden und fand das dann damals auch insoweit noch lustig, dass ich dann auf den Zug aufgesprungen bin und der Lehrer stand da, was ist denn jetzt los? Ja, ich sag, Herr Müller, sage ich, Sie haben Uschi nicht drangenommen, sie meldet sich die ganze Zeit, jetzt haben sie ihre Gefühle verletzt, sage ich, die ist jetzt traurig, ich gehe jetzt auch mal nach ihr schauen, habe ich gesagt. Also ich bin auf diesen manipulativen Zug aufgesprungen, fand das lustig in dem Moment, aber ich musste es gleich nur auseinander analysieren und bin dann raus, habe mich mit ihr kaputt gelacht und in dem Moment macht oben Herr Müller sogar das Fenster noch auf von dem Klassenzimmer und sagt, Uschi, was hast du denn? Und dann sie wieder, immer nimmst du den N dran, schreit sie über den ganzen Parkplatz, steht neben ihm im Auto, hat ein schönes Auto, immer nimmst du den N dran, duzt ihn, also völlig freigedreht und mich nicht und ich sitze da auch und melde mich und das brauche ich mir nicht geben, sagt sie und dann sagt er, ja Uschi, das tut mir leid, ich habe dich nicht gesehen, sagt er, ich werde nächstes Mal, der Lehrer hat sich bei ihr entschuldigt, das muss man sich mal vorstellen, wie unantastbar sie mit ihren Dingen, wenn sie freigedreht hat, war. Damals war das für mich lustig, möchte ich das einmal auseinander analysieren. Also sie hat nicht das ganz böse Wort mit N benutzt, ist klar, Weiße haben das N-Wort gegen schwarze Menschen logischerweise nicht zu benutzen, aufgrund der historischen Verfehlungen, die sich die Weißen diesen Menschen gegenüber rausgenommen haben. Völlig logisch, aber sie hat nicht das, man muss es nochmal ein bisschen auseinander analysieren, also sie hat nicht das ganz böse Wort genommen, das Wort mit N-I, sondern sie hat das Wort mit N-E genutzt. Auch nicht richtig, aber nicht ganz so böse wie das N-I-Wort. Nur um das nochmal so auseinander zu klabüsern. Und aus ihrer manipulativen Succubus-Perspektive war das natürlich gar nicht, um diesen Menschen jetzt, also diesen Klassenkameraden zu demütigen. Oder das war einfach von ihr ein Rundumschlag, um zu zeigen, was sie kann. wenn sie freidreht. Also das war einfach nur, um allen zu zeigen, ich respektiere niemanden hier, ich kann machen, was ich will und ich komme damit durch. Und genau das ist passiert. Genau das ist passiert. Die hatte den Status zum Schluss in der Klasse von Unantastbarkeit. Keiner von den Männern, niemand hat es sich gewagt, mit ihr irgendwie sie zurechtzuweisen. Es wäre undenkbar gewesen. Es wäre undenkbar gewesen, dass diese freidrehende Succubus irgendwer irgendwie zurechtweist. Und die hat ein bis heute, also das ist über 15 Jahre her, die hat bis heute ein Trümmerfeld hinterlassen hinter den Männern, die ist geheiratet, geschieden, alles durchgezogen, was man durchziehen kann in dieser Richtung. Also wirklich, die ist Männern gegenüber körperlich geworden, die hat das volle Programm durchgezogen. Also das war damals schon zu ersehen, aber Blue Pillar sehen es natürlich nicht. Sie wissen es nicht. Sie haben dieses Bewusstsein einfach nicht. So, jedenfalls, so frei hat die gedreht, hat sich alles rausgenommen, was undenkbar ist. Für einen jungen Mann wäre das undenkbar gewesen. Ich wäre als Mann nie auf die Idee gekommen, mir sowas rauszunehmen und wäre der Meinung gewesen, dass ich damit auch noch durchkomme. Das ist unglaublich, unglaublich. Zumal ich natürlich nicht diesen Menschen so benannt hätte und so weiter. Also das wollen wir mal ganz zur Seite schieben. Aber sie wollte damit einfach nur zeigen, sie respektiert nichts und niemanden, überhaupt niemanden. Und am Ende hat man sich bei ihr entschuldigt, hat sich der Lehrer bei ihr entschuldigt. Und also das war damals, muss ich sagen, sehr unterhaltsam natürlich, weil ich habe mich dann mit ihr über den Lehrer kaputt gelacht, was er für ein Trottel ist, dass sie sich das rausnehmen kann. Also ihr war das absolut bewusst. Ich stand dann mehr mit ihr da und dass ich dann auch noch hinterher nach ihr geschaut habe, also ist alles durchgelaufen und er sich noch aus dem Fenster bei ihr dafür entschuldigt, obwohl sie sich völlig daneben benommen hat. Völlig daneben benommen hat, das hätte eigentlich weitreichende Konsequenzen haben müssen. So. Jetzt habe ich euch kurz einmal geschildert, wie sich das zugetragen hat. Jetzt möchte ich euch meinen Fall schildern. Gleiche Berufsschule. Ich bin immer aus Wunsdorf, Berufsschule war in Burgdorf. Ich musste immer nach Burgdorf fahren und jeder, der die A2 kennt, wenn man da morgens mit dem Berufsverkehr und in dem jungen Alter ist man natürlich auch, man schläft gerne nochmal eine Minute zu lange und dann war der Verkehr auch noch schlecht, dann kommen da mehrere Dinge zusammen, ich will mich nicht rausreden, dann waren wir mal 7 Minuten zu spät, waren wir mal 3 Minuten zu spät, waren wir mal 12 Minuten zu spät. So. Und das war auch sonst kein Problem, weil Berufsschule ist ja eher so, das ist ja ein bisschen erwachsener und da geht man respektvoll rein, sagt zum Lehrer, sorry, so, ne, dann war auch kein Problem, konnte man sich hinsetzen. Hatte aber einen Lehrer, der, und jetzt müsst ihr dazu wissen, der hatte eine Besonderheit, er kam selber grundsätzlich zu spät in die Klasse, grundsätzlich 10 Minuten, 15 Minuten, weil er wohl noch rauchen musste oder Kaffee trinken musste. Und wenn er dann kam, er wusste, wir waren 27 Schüler, aber er hatte immer nur 19 Blätter dabei. Oh, ich habe zu wenig Blätter, ich muss nochmal zum Kopierer, wollte wohl noch mal eine rauchen oder seinen Kaffee nachschenken, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, das war seine Masche. Das heißt, der Unterricht, egal wenn er um 8 Uhr beginnen sollte, begann er immer um, so wie es nach Gutdünken, nach seinem Gusto, so wie es nach seinem Gusto war, 8.23 Uhr, bis er alle Papiere zusammen hatte. Also das war ein richtiger Schlendrian. War auch alles nicht schlimm. Hat uns ja in dem jungen Alter auch gar nicht gestört. Wenn der weg war, konnten wir unsere Gespräche fortsetzen und so weiter. Also hat sich keiner über ihn beschwert. Wenn er aber auch was sehr selten vorkam, mal pünktlich war und ich hatte dann bei ihm die ersten Stunden und ich kam aber 12 Minuten dann zu spät, also oft genug habe ich da gesessen, auf ihn gewartet, er war nicht da. Wenn ich aber 7 Minuten zu spät kam, dann ist ihm das aufgefallen und er sagt, das ist jetzt schon das dritte Mal in diesem Monat und das würde so nicht gehen. Und ich sage zu ihm, Moment mal, sage ich. Darüber brauchen wir nicht diskutieren, sage ich. Wir sollen alle pünktlich sein, sage ich. Aber gerade Sie, sage ich, müssen. Und er wollte dann, dass ich irgendwie die Stunde draußen warte. Genau so war das. Ich sollte die Stunde draußen warten. Ich sage, nö, sage ich, das ist alles Hokuspokus, was Sie hier veranstalten. Weil gerade Sie, sage ich, mit Ihrem doppelten Standard, das doppelten Standards habe ich noch nicht gesagt, aber mit ihrer Doppelmoral oder sowas habe ich zu ihm gesagt, weil Sie kommen ja grundsätzlich zu spät. Und dann habe ich ihm das mit den zu wenig Papieren auch gesagt, sage ich. Dass Sie dann grundsätzlich sogar noch, Sie wissen, wie viele Schüler wir haben und Sie haben immer zu wenig Blatt dabei, sage ich. Und Sie müssen immer wieder zurück ins Klassenzimmer und immer Kopien noch nacherstellen, sage ich. Soll mich alles nicht stören, sage ich, aber Sie müssen sich jetzt hier nicht so aufspielen, habe ich zu ihm gesagt. Und er sagte zu mir, nee, das hätte ich so nicht zu bewerten und ich würde jetzt die Stunde draußen verbringen müssen. Ich darf jetzt hier nicht in den Klassenraum, ich darf da nicht sitzen. Nee, sage ich, das ist alles dummes Zeug, was Sie erzählen, sage ich, das machen wir so nicht, sage ich. Ich setze mich hier rein, sage ich, und Sie ziehen Ihr Programm durch. Wollte ich mir von ihm nicht bieten lassen. Nein, sagt er, dann muss ich jetzt Ihren Klassenlehrer dazu holen, sagt er, und den Direktor. Und dann wollen wir mal gucken, sagt er, ob Sie das dann noch nicht verstehen wollen. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass das jetzt so dermaßen eskaliert. Und es ging dann so weit, er kam dann mit dem Klassenlehrer und dem Direktor zurück und die haben mich dann aus der Klasse rausgebeten. bin ich natürlich rausgegangen und wollte hören und sprechen, was das jetzt alles soll. Und dann haben sie gesagt, ja gut, dann wollen wir alle zusammen ins Lehrerzimmer gehen. Die hatten nur so eine Sitzecke und dann wollen wir die Problematik besprechen. So, und mein Klassenlehrer, der ist mir dann auch in den Rücken gefallen. Der sagt, ja, das ist ja von Ihnen hinlänglich bekannt, dass Sie eigentlich dazu neigen, viel zu häufig zu spät zu kommen. Ich habe mich nochmal gerechtfertigt, sage, ja, ich komme aus Runsdorf, der Verkehr ist unberechenbar, sage ich. Und jetzt wollen wir doch hier nicht wegen 4 Minuten oder 7 Minuten, sage ich, so ein Eiertanz hier veranstalten, sage ich, so einen Wahnsinn hier veranstalten. Zumal, habe ich gesagt, genau der Lehrer, der das ja jetzt hier gerade initiiert hat, sage ich, auch dazu neigt, grundsätzlich zu spät zu kommen. Und dann habe ich das vor versammelter Mannschaft nochmal geschildert, weil irgendwie musste ich ja meine Position klar machen. Und sage ich, und genau nicht einer von Ihnen, habe ich zu den anderen Kollegen da gesagt, zu den anderen meinem Klassenlehrer oder dem Rektor, sage ich, hat diese Situation initiiert, sage ich, sondern derjenige, sage ich, der selber im Glashaus sitzt und in dem Fall nicht mit Steinen werfen sollte. So, jetzt ist mir dann klar geworden, gut, in dem Moment habe ich gemerkt, dann haben sie mir alle gesagt, also haben wir aus einem Mund gesprochen, dass ich das nicht zu bewerten hätte, da haben die zusammengehalten. Also da standen die wie der Fels in der Brandung, ich hätte nicht zu bewerten, wie der Lehrer, wann und warum der dann da reinkommt, das hätte Gründe und dafür müsste er sich bei mir auch nicht rechtfertigen. Okay? Sehe ich absolut nicht so, sage ich. Weil derjenige, der sich selber so verhält, sage ich, der braucht nicht mit der Doppelmoral kommen hier und einen anderen Standard anlegen an andere für einen Standard, den er selber nicht an sich anlegt, zumal der Mann ja auch noch von unseren Steuergeldern bezahlt wird. So, das war sehr viel, was ich dann da reingegeben habe. Und dann haben sie gesagt, nein, ich müsste das einsehen, dass das so ist. Und wenn er mich dann auch noch die Stunde bittet, draußen zu bleiben, dass ich an dem Unterricht nicht mehr beiwohnen darf, müsste ich mich da fügen und ich sollte das jetzt einsehen. Sag ich, nein, sage ich, das ändert nichts an meiner Meinung, sage ich, das ändert auch nichts an meinem Standpunkt, sage ich. Ich habe meinen Standpunkt ja jetzt hier wirklich erklärt und habe ich den gesagt, weil das mein Standpunkt ist und der ändert sich nicht, sage ich. Sie können nicht auf mich in irgendeiner Form manipulativ einwirken und ich ändere meine Meinung, das funktioniert einfach nicht. Und sehe etwas ein, was ich nicht einsehe, sage ich, in diese Situation werde ich mich Ihnen gegenüber nicht begeben. Ja, dann sehen wir keine andere Möglichkeit, hat dann der Klassenlehrer und der Direktor dann gesagt. Dann werden wir Sie heute der Schule verweisen und werden in Ihrem Ausbildungsbetrieb anrufen, dass Sie und Sie dort ankündigen. Also fordern wir Sie jetzt auf, Ihren Ausbildungsbetrieb aufzusuchen und wir werden das jetzt mit Ihrem Ausbilder besprechen. Da wollten Sie weiter den Druck intensivieren und mir weiter Probleme machen. Da ich aber sehr gut mit meinem Ausbildungsbetrieb war, glücklicherweise in dem Moment, habe ich meinen Chef angerufen und ich war auch wirklich wütend. Also das wurde mir alles zu viel. Ich habe auch diese Ungerechtigkeit gar nicht verstanden, weil wie das eskaliert ist wegen nichts, unglaublich. Gut, sage ich, dann ist das so. Und dann habe ich meine Sachen genommen und ich so, ja, und ich muss jetzt die Schule verlassen. Gut, sage ich. Und dann habe die Welt natürlich nicht verstanden, warum das jetzt so eskaliert ist. Und bin losgefahren und habe meinen Chef angerufen. Ich war vom Handy, also noch vor der Schule und habe ihm das schon mal angekündigt, was hier gerade passiert ist. Und habe so, für heute reicht's mir, habe ich gesagt, ich fahre jetzt nach Hause und habe zu meinem Chef gesagt, wir sehen uns dann morgen. Und er so, alles klar, fahr nach Hause. Hat er auch gesagt, sprechen wir morgen in Ruhe drüber. Das war also ziemlich cool, das muss ich sagen. Also danke an dieser Stelle an meinen damaligen Ausbilder. Das war eine tolle Sache, dass er mich da so druckfrei hat durchgehen lassen, weil in der Situation ist man definitiv kein Alpha. Als Auszubildender, der plötzlich von allen gedrückt wird, der unter allen steht, also seinen Chef fürchten muss, dass es da Repressalien gibt, seinen Ausbilder fürchten muss, die Schule drückt, die drücken und die drücken und alle für nichts. So. Und jetzt setzt das mal ins Verhältnis zu dem, was Uschi gemacht hat. Ich bin 7 Minuten zu spät gekommen. Ja, wiederholt. Okay. Und ja, aber jetzt setzt das nochmal ins Verhältnis zu dem, was Uschi gemacht hat. Und wir Männer können uns nicht ansatzweise das rausnehmen. Wir werden sofort zurechtgewiesen. Sofort. Wir können nicht ansatzweise so frei drehen, wie unsere schlechteren Hälften das machen. Es ist undenkbar. Und jetzt nur mal zum Vergleich, ich wurde für nichts der Schule verwiesen, es wurde für nichts so ein Hokuspokus veranstaltet und sie hat für maximale Verfehlung, wurde sich bei ihr entschuldigt vom Lehrer. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen. Männer, ich wollte das unbedingt mal mit euch teilen, ich will es nicht zu lange machen, aber das ist wie gesagt der doppelte Standard, in dem wir in unserer Gesellschaft leben. Ich freue mich auf euer Feedback, ich freue mich auf eure Kommentare, also auf eure Erfahrungen diesbezüglich. Ich freue mich wie immer auf eure Daumen hoch für dieses Video und auf eure Abos selbstverständlich. Ich danke euch Männer für euren Support und schön, dass ihr alle da seid und wir sehen uns morgen. Tschüss!